Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. Ja, hier, willkommen bei Die Propheten mit T-Bro und G-Bro. Heute weichen wir ungewöhnlich von unserem Programm ab. Ungewöhnlicherweise, würde ich mal sagen. Nein, das war uns schon Tradition. Also, heute ganz cool, wir haben die Umfrage auf unserem Blog noch nicht geschaltet, haben aber schon die ersten Mails bekommen, aber wir haben uns heute ist Dienstag, Freitag kommt die Folge online, Dienstag der 22. September. Wollen wir das so sagen? Ja, sollen die doch wissen, ist doch egal. Wir sind ja eh nicht live, oder? Also ich glaube nicht. Und was wollte ich jetzt sagen? Wir müssen uns noch einen Grund ausdenken, warum wir die Umfrage noch nicht geschaltet haben. Weil ich es vergessen habe. Nein, wir wollten uns doch was ausdenken, halt, ne? Also wir müssen doch... Ich hab's verbummelt. Ja, nein. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt überlegt, dass wir ab Freitag nochmal bis zur nächsten Folge, also ab heute quasi für euch, in 2 Wochen werden wir die Ergebnisse präsentieren. Wir schalten heute am Dienstag die Umfrage, ihr werdet euch bestimmt wundern. Und dann habt ihr nochmal ab heute knapp 2,5 Wochen Zeit, die Umfrage mit teilzunehmen. T-Bro, willst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, worum ging es in der Abstimmung? Ich wollte zum einen eigentlich noch anfügen, dass wir wollten eine Sondersendung. Heute ist eine Sondersendung. Halt, ne? Ja, also wir weichen gewohnt von unserem Programm ab, was wir uns vorgenommen haben. Eigentlich war halt der Plan, dass wir... die Wette. Dass wir unsere Wette heute halt auflösen, zum einen. Konnten wir aber nicht, weil wir wussten eigentlich schon vorher, also wir waren uns nicht genau sicher, aber wir hatten es im Hinterkopf, hatten es aber nicht uns gemerkt. Die Kollegin, die befindet sich gerade im Urlaub und die kann gar nicht in unsere Sendung kommen. Ja, weil das im heißt, Urlaub ist. Die Wette war schon von vornherein verloren, weil die es war nicht von vornherein war. Auch ungültig einfach mal. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die gleiche Wette, würde ich sagen, schieben wir einfach nochmal auf bis zur nächsten Folge. Sie wird nochmal aufgeschoben halt, ne? Genau, also die Wette aus der letzten Sendung. Sie gilt ab jetzt für die nächste Folge. Ja, aber wir gehen auf das Thema ja noch genauer ein. Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall war das halt diese Idee. Und die andere Idee war, dass wir natürlich eigentlich in der Sitzung, also in der Sendung Nummer 7, was heute ist. Die magische 7. Ja. Da wollten wir eigentlich unsere Auswertung machen von unserer Umfrage, die wir jetzt durch unseren genialen auf Folge Plan 8 schieben. Aufschieben, aber nicht ganz, weil wir ja heute eben auch schon ein paar User-Mails bekommen haben. Ja, ja. Und diese wollen... Loser-Mails. Das hast du jetzt gesagt, halt, ne? Nein. Sehr nett. Unsere Zuhörer sind keine Loser. Also wir haben einige nette Botschaften gekriegt. Das sind alle so Player wie wir wahrscheinlich. Die negativ und so weiter, die erwähnen wir ja, glaube ich, gar nicht, die reingekommen sind. Ne? Da gab es keine negativen. Ja, genau, stimmt. Es gab keine. Halt, ne? Wir haben aber noch nicht reingeguckt und werden gleich einfach mal per Zufall irgendeine Mail rauspicken. Also jeder eine, ne? Jeder eine. Und dann lesen wir die mal vor. Das hat aber richtig gut geklappt. Das wird glaubwürdig, dass wir keine negativen gekriegt haben. Ja, total. Ja, also ich glaube auch. Aber ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt welche bekommen haben, die negativ waren. Ich habe nicht reingeguckt. Ja. Ich habe nicht reingeguckt. Werden wir mal schauen. Ach stimmt, haben wir ja mal gar nicht reingeguckt. Wollen wir jetzt einfach mal damit starten? Soll ich anfangen oder willst du? Wir wollen ja Schnick, Schnack, Schnick machen halt, ne? Schnick, Schnack, Schnuck haben wir vorhin gesagt. Stimmt, ja. Okay. Das war der Plan. Stein, Schere, Papier. Access Bock? Nee, das ist mit too much. Okay, ja, das verstehe ich auch noch nicht, das Konzept. Aber dann machen wir nur mit Schere, Stein, Papier. Okay. Ne? Wie sind die Regeln? Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Dreimal? Wer direkt gewonnen hat. Und wenn es unentschieden ist, geht's weiter. Wenn es unentschieden geht, geht weiter, aber ein Stechen, einer muss nur einen Punkt haben, ohne Vorsprung oder so. Das dauert zu lange. Ja, also, aber. Okay. Hier, Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, toll, Schere. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, Papier, jetzt habe ich verloren. Ja, T-Bro kann anfangen. Das heißt, er fängt an. Obwohl, du darfst es dir aussuchen. Ja, sagen. Ich möchte, dass du anfängst halt. Ne? So, du bist so ein Zigeuner. Nein, Zigeuner ist Zigeuner darf man ja auch nicht sagen. Bin ich auch gar nicht. Das ist ja, politisch weit. Gesehen ist das auch nicht korrekt. Ja. Das sind Sinti und Roma. Oder Sinti erinnert mich immer an diese Mini-Zimtos. Kennst du die noch? Diese Mini-Zimtos? Nein. Oder wie die hießen? Das war vor, nach meiner Zeit. Okay, ich lese mal vor. Der Name ist euer größter Fan. Die Mailadresse lese ich jetzt mal nicht vor. Nein. Aber der Name steht doch, glaube ich, auch weiter auf. Hast du schon reingelinst? Ich er heißt das Gustav. Auch. Gustav Ganz. Grüß dich. Gustav Ganz? Er hat nur Gustav geschrieben. Ja, reicht ja auch. Ich lese mal vor. Hallo, liebe Propheten. Ich finde euch richtig klasse. Ja, klasse, finde ich dich auch. Ihr ergänzt euch super dadurch, dass ihr zwei ganz verschiedene Typen seid. Weiter so. Ja, das stimmt. Das ist hier, da treffen schon zwei Welten aufeinander. Ich meine, das macht uns ja raus. Also, ganz genau. Den Reiz, diesen Impuls, den wir immer bringen. Das braucht ja auch so eine gewisse Dynamik. Es geht ja. Aber noch weiter. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin Prophezeiungen raushaut. Da das mit Abstand der wichtigste Aspekt eurer Sendung ist. Das ist ja echt... Rituale sind wichtig und ich persönlich fiebre immer besonders bei euren Wetten mit. Ja, ist klar. Ja. Und ausgerechnet, ich soll die vorlesen. Ja. Ich freue mich schon auf euren nächsten Podcast und hoffe, dass Oma Opel auch bald wieder auftaucht. Viele Grüße, euer Gustav. Ja. Ja, lustig. Also... Ich bin ja gar kein Freund von diesen Wetten, haben wir ja schon diskutiert und jetzt kriegen wir von einem Zuhörer, dass der unbedingt nochmal weiter wetten haben möchte. Das sind Zufälle, aber das Leben. Vielleicht ja. Sollten wir mal, wenn die Community groß genug ist, auch mit unserer Community Wetten abschließen. Das fände ich auch mal ganz lustig. Ja, aber dazu muss man natürlich noch... Oder mit Community. Unseren Gästen. Ja. Egal. Bieten sie natürlich alles das an. Das können wir gleich am Ende, können wir ja machen. Wir behalten die Wetten einfach weiter. Die Einsätze werden dann immer diskutiert. Das machen wir aber in Zukunft, glaube ich, im Vorfeld einfach. Und nicht in der ersten Sendung. Warum? Das ist doch das, was ein Zuschauer auch wahrscheinlich zuhören. Ja, das ist so langweilig zuzuhören, wie zwei Leute über die Menopause von irgendwelchen Frauen diskutieren oder so, was weiß ich, oder... Machen wir. Geht's, wetten wir um Menopause? Noch nicht. Achso, okay. Noch nicht. Okay, wir haben immer eine Perspektive. Okay, also das machen wir am Ende. Ist gut. Lies du bitte eine Mail vor, weil wir haben ja noch ein bisschen Programm hier heute und die Zeit muss ja ein bisschen voranschreiten. Okay, ich habe mir da jetzt einmal hier eine rausgesucht. Ich bin heute leicht nasal, finde ich. Ja, ist bei mir auch so, weil ich halt so ein bisschen erkältet bin. Das Wetter ist einfach so eine Scheiße, ey. Ja, soll ich vorlesen? Ich bitte darum. Nachname schreibe ich mal nicht, weil da kann man die Leute ja jetzt halt erkennen. Ist auf jeden Fall Daniel ist sein Name. Hallo Daniel. Hallo Daniel, also, grüß dich. Wir haben erschreckend viele Männer, die uns schreiben. Halt. Ja. Also, müssen wir uns da Sorgen machen? Propheten. Okay, ja. Keine Sorgen. Das sind alles Bros. Deine Mail lautet wie folgt. Also, hallo Propheten, wie geht's? Ja. Also uns geht's gut. Wir hoffen auch, dir geht's auch gut. Tun wir das? Ja, hoffen wir noch, ne? Ja. Unsere Zuhörer und Leser liegen uns ja am Herzen. Ja. Ich bin schon länger ein treuer Zuhörer, aber mir fehlt es, dass ihr von Star Wars redet. Ja. Oh! Wir reden zu wenig über Star Wars, ne? Etwas irreführend mit eurem Logo. Mir hat das Flachwitz-Battle gefallen, aber sonst seid ihr mit euren Sprüchen auch recht flach. Flach? Voll der Diss, Alter. Da haben wir jetzt die negative Note. Das gibt's doch gar nicht, ne? Ja, du bist auch flach mit deiner Mail. Flach. Ja, wir wollen aber nett bleiben, ne? Genau. Digga, danke. Flach ist gut. Danke für das Feedback. Ja, und nein, ihr seid manchmal ganz lustig. Manchmal? Und er würde sich Gäste wünschen, schreibt er. Ja. Aber dafür sorgen wir ja schon. Ne? Ja, wir sind immer dran, aber die Leute, die nehmen dieses Format hier noch nicht ernst. Es liegt an euch. Spätestens, wenn wir auf WDR oder Enjoy laufen, dann läuft das hier. Dann wird die Sache rund. Ja, davon gehen wir ja erstmal aus. Ne? Ja. Aber, wie gesagt, es liegt an euch. Ne? Wenn ihr hier reinkommen wollt bei uns und ein bisschen was mit uns besprechen wollt. Ihr könnt auch über Skype mal reinschauen. Ich kann das technisch umsetzen, dann können die Leute mal über Skype so sich reinsnitschen. Snitchen, ja, neues Wort, oder? Gibt's da schon. Das gibt's schon. Ach so, schade. Ja. Es gibt so Snitches, nennt man das. Das sind so Leute, die sich irgendwo reinsnitchen, so reinmogeln. Ah, ja. Also, was ist Mogel? Snitcher halt, ne? Ah, also, das klingt spannend. Immens! Einen Hauch Illegalität schwingt damit, aber eines ist für mich, finde ich, in Ordnung. Schon leicht. Ich habe alles im Blick auf den Flur. Aber es gibt noch eine Frage, ne? Ja. Wie seid ihr zum Podcasten genommen? Genommen, ja. Ja, wahrscheinlich... Wie wurde ich dazu genommen? Weiter so. Treu ergeben an Daniel. Wie sind wir zum Podcasten genommen? Also ich glaube, das fing so an, dass ich diese Blitzidee hatte, einen Podcast zu machen, weil ich wollte schon, ich habe schon ganz viel gemacht im Internet. Ich habe Musik gemacht, ich habe Websites schon erstellt. Ganz, ganz früher als Kind hatte ich so eine Seite gehabt. da ging es um Dragon Ball und da habe ich über Main Chat so einen Chat angelegt und ich hatte da ganz viele User, da waren jeden Tag über 20, 30 Leute. Auf jeden Fall habe ich schon einiges im Internet gemacht. Sag mal, haben wir das eigentlich nicht schon irgendwann mal gesagt? Ich weiß es nicht, aber ich habe schon einiges im Internet unternommen und diesmal dachte ich mir in so einem Podcast. Und mit wem könnte ich das machen, wenn nicht mit T-Bro? Ja. Ja, und dann haben wir ganz lange gebrainstormt, ich glaube einen Monat oder drei Wochen oder so. Mindestens. Ging das immer so hin und her mit den Namen ausdenken. Und dann aber auf 24-7, ne? Und, ja. 24-7. und dann kamen wir irgendwann auf den Namen Die Propheten. Ja, und seitdem gibt's Die Propheten. Ja, und wir werden von Folge zu Folge besser, kann man sagen. Na ja, doch. Also ich finde, wir hatten, die erste Folge war so episch, ne? die anderen, die waren okay. Und dann die letzte Folge, die sechste, die war wieder legendary. So. Also die war wieder cool. Ja. Da war wieder dieser Spirit. Und ich glaube, den haben wir jetzt auch wieder, weil wir auch mit guter Laune hier hinkommen und das machen. Das ist wohl richtig. Ja, ne? Danke, Daniel. Ja, und auch Gustav, der war jetzt erstmal, Gustav war es, glaube ich. Ne? Gustav und Daniel, herzlichen Dank für eure Mails. Schickt uns weiter davor, mehr davon, dann können wir die zwischendurch immer wieder hier raushauen und freut uns natürlich sehr. Ne? Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum nächsten Tagespunkt. Und zwar, heute habe ich mir überlegt, generell, also wir machen ja jetzt immer hier ein bisschen Entertainment oder haben wir zumindest einen Hauch von Entertainment. Ja, so ein Hauch von Entertainment. Und jetzt habe ich überlegt, Propheten, wir sind Propheten. Propheten gibt's gar nicht. Ja, natürlich, also, wir müssen immer so ein bisschen so zukunftsvoraussagend sein, aber auch was ganz Wichtiges, was Propheten haben, sie sind spirituelle Wegweiser. Und ich habe mir heute überlegt, dass wir heute mal, also alle paar Folgen jetzt mal darüber diskutieren, so Sachen, irgendwelche Sachen, so zum Beispiel Selbstreflexion, das würde ich gerne heute diskutieren, Freundschaft und all solche Sachen. Und da mal so der Sache auf den Kern fühlen und dann zu sagen, ja, was ist das denn? Und warum ist das so wichtig für ein Zusammenleben in der Broschaft? Mhm. Ja? Und ich denke, da könnten wir auch sicherlich die eine oder andere Star Wars-Einspielung platzieren. Ja, also Skizzierungen und so. Und da kann man einiges machen. Ganz ehrlich, Star Wars, eine Geschichte über Philosophie, helle Seite, dunkle Seite, Politik, einfacher, schwieriger Weg und so weiter und so fort. Da ist viel möglich, ne? Ja. Wollen wir damit vielleicht anfangen, dass jeder mal sein Verständnis von Selbstreflexion hier mal gerade. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn du starten möchtest. Eigentlich hatte ich gehofft, dass du das jetzt machst. Ja, aber ich meine, heute ist ja im Prinzip dein Tag zu starten. Heute ist mein Tag irgendwie, ne? Ja, und da müssen wir halt auch so ein bisschen einheitlich bleiben. Das ist nett, dass heute mal mein Tag ist. Ja. Also, was ist Selbstreflexion für mich? Ich denke, Selbstreflexion ist das ist eine Wahrnehmung von sich selbst, indem man reflektiert, also das hat ja auch viel mit Sozialisation zu tun, wie wirke ich auf andere und wie wirkt die Umwelt auf mich. Und man reflektiert ja immer man macht sich darüber Gedanken, wie wirke ich auf meine Umwelt und wie wirke ich auf mich selber. Mit meiner Handlung zum Beispiel. So, ich übe einen Reiz aus, sage ich jetzt mal, so ganz so im klassischen Modell. Ich glaube, in der Sozialisationsforschung nennt man das ja auch Reiz oder wenn man das etwas handelt, was auf etwas einwirkt. Und ich glaube, das war so. Ich hatte Einführung in die Sozialisationsforschung. Ja. Ist ja schon wieder weg. Und du bist natürlich auch philosophisch angehaucht. Philosophisch bin ich auch angehaucht. Gesagt. Also, oder, ne? Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz mit ein, zwei Sätzen sagen, das ist so, wie man sich selber wahrnimmt auf sein Handeln und auf sein Wirken, auf sich selbst und auf seine Umwelt. Wie würdest du denn an dieser Stelle Selbstreflexion von Umweltreflexion, diesem sehr fiktionalen Wort, abgrenzen wollen? Also wenn ich jetzt sage Umwelt oder Reflexion, generell Reflexion, ist vielleicht, man kann ja auch reflektieren von außen, eine Beobachtung, Empirie oder so. Das ist ja auch eine Art Reflexion, aber man reflektiert sich ja nicht selbst, sondern man reflektiert, also man sammelt ja, so man guckt, was passiert da und dann bei der Reflexion überlegt man ja auch, warum ist das so oder was löst das aus und wodurch wird das aus? Also kommt eine Selbstreflexion, das könnte man ja oft denken, dass eine Selbstreflexion ja im Kern von einem selbst kommt. Ja. Aber wie du das beschreibst, was ja durchaus richtig ist, ist das ja auch immer ein Wechselspiel zwischen Selbst und Umwelt. Ja. Und die Selbstreflexion kann natürlich auch beeinflusst werden durch das Feedback der Umwelt. Das ist ja die Frage, worauf ich hinaus will. Ist es möglich, eine Selbstreflexion zu betreiben ohne Umwelt? Ich würde sagen, schwierig. Also man kann in gewissermaßen, man muss ja schon irgendwann, also man muss ja sozialisiert sein, um überhaupt reflektieren zu können, ob etwas richtig oder falsch ist. Ansonsten wäre man ja wie ein Tier, würde ich sagen. Also dann, wobei Tiere haben vielleicht auch eine Selbstreflexion in gewissermaßen, das weiß ich ja nicht, aber, aber vielleicht, also das ist erschwert, glaube ich. Man braucht ja schon so einen moralischen Standpunkt oder eine Norm, um zu gucken, ob man davon abweicht oder diese Norm erfüllt. Und wenn es die nicht gibt, und die wird es ja ohne Gesellschaft nicht geben oder ohne Umwelt, dann kann man auch nicht selbst reflektieren. Aber dann wäre wirklich der Kern im Prinzip bei einer Umweltreflexion halt aber, auch die Wirkung. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt nochmal darauf eingreifen darf, ist die Reflexion, ist diese Umwelt während der Reflexion quasi ausgeblendet oder schon während der Sozialisation? Da wäre der, also Sozialisation ist äußerst unwahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist wirklich der Prozess der Selbstreflexion ein Moment der Ausklammerung der Umwelt, ja, die aber vorher natürlich auf das Selbst gewirkt hat, ne? Weil sonst würde es keinen Reflexionsanreiz geben können, weil man ja gar nicht weiß, ich habe irgendwas nicht. Ja, man muss ja immer ein Feedback auch bekommen und irgendwann kann man ja auch sich selber ein Feedback geben. Also man lernt ja auch quasi von seiner Umwelt, zum Beispiel, wie ich mich verhalte. Das ist ja Sozialisation, Menschwerdung. Ja? Dass man, sag ich mal, sich in eine Gesellschaft eingliedert und eingegliedert wird. Ne? Und ich würde schon sagen, dass das dann damit zusammenhängt, wenn man dann sieht, man bekommt Feedback von anderen, dann muss man ja irgendwann mal auf so einen Punkt kommen, wo man sich auch selber reflektiert, beziehungsweise auch selber mal sagt so, ja, ey, das, was ich jetzt gemacht habe, ist ganz gut. Oder ey, das, was ich gemacht habe, ist ja scheiße, auch wenn ich kein Feedback bekomme. Ja, also man muss halt diese Einflüsse der Umwelt in irgendeiner Weise jetzt kristallisieren. Jetzt mal ein Beispiel. Ich mache mir in die Hosen. Jetzt nur mal als Beispiel. Rein fiktiv natürlich. Rein fiktiv. Ja. Und meine Eltern haben mir dann immer die Windeln gewechselt. Dann merke ich ja, dass das nicht gut ist, wenn ich dann in der Buchse mit so einem Haufen da rumlaufe. So, und wenn ich jetzt selber mir in die Hose kacken würde im Erwachsenenalter und keiner wechselt mir mehr die Windeln, weil ich keine mehr trage, dann würde ich ja selber so selbstreflexiv merken, wenn ich dann da mit so einem Schiss durch die Hose laufen würde, jetzt habe ich ein Problem, würde ich denken. Ja, aber die Frage ist ja, gut, in dieses Beispiel ist vielleicht relativ selten, aber es gibt ja Beispiele, die ein bisschen äußerst selten, prominenter sind, wo man sich vielleicht als Zuschauer denkt, okay, warum schreit diese Person da in einem öffentlichen Platz so darum, beispielsweise. Das ist vielleicht ein Beispiel, wo viele Zuschauer denken würden, so, warum macht der oder diese Person das? Das ist ja vielleicht nicht angemessen oder sowas. Hinterfragt er sich nicht. Selbstreflexion und so weiter. Und da würde ich sagen, aber wenn die Person das tut, würde es ja implizieren, dass sie entweder keine Selbstreflexion hat oder dass ihr diese Normen der Gesellschaft egal sind. Oder, jetzt kommt, diese Normen können ja auch nur egal sein, wenn diese Person nicht sozialisiert ist. Vielleicht ist sie aber sozialisiert in vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel hat sie einen normalen Job und bezahlt seine Miete oder ihre Miete. Aber Sozialisation muss man ja als Gesamtkonzept sehen. Das ist ja so wie Medienkompetenz, ne? Da kannst du an Ecken und Stellen. Ich weiß ja nicht, wie du auf Medienkompetenz kommst. Das ist jetzt so, warte. Es gibt ja so Teilbereiche. Ne, man ist ja nie 100% irgendwie sozialisiert, nie 100% kompetent in einem Bereich, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal behaupten. Man kann es sein, aber ich glaube, es gibt so Teilbereiche und da muss man einige Bereiche abdecken, auch was die Sozialisation angeht. Es gibt ja mehrere so Räume und Nischen, in denen man sich sozialisieren kann. Die Gesellschaft hat ja auch viele Subsysteme, was nicht bedeuten muss, dass ich langfristig, aber ganzheitlich sozialisiert bin. So, das heißt jetzt, ich kann einen Beruf und einen Job haben, aber ich habe nie in einer Gesellschaft gelernt, mich zu verhalten. Also was ist ein korrektes Verhalten, wenn ich auf einem öffentlichen Platz stehe? Vielleicht stand ich noch nie auf einem öffentlichen Platz und schlag dann mit meinem Kopf gegen eine Bustür, weil ich denke, das macht man so. Mhm. Aber das ist ja nicht der Fall. Aber was ist dann Sozialisierung? Ist Sozialisierung quasi in allen Nischenbereichen ein Mindestniveau erreicht zu haben? Ist Sozialisierung in den zwei oder drei Kernbereichen einer Gesellschaft zu funktionieren? was ist dann wirklich Sozialisierung und wann hat man das denn erreicht? Da hat ein Beispiel, ich meine, wenn wir davon ausgehen, jemand hat einen Job, bezahlt seine Miete und funktioniert halt in einer Gesellschaft als Mitglied, stellt sich aber halt auf einen öffentlichen Platz und schreit da irgendwelche Parolen um oder irgendwie auch irgendwas, was vielleicht auch keinen Sinn ergibt, wo viele Leute sich denken, so, das ist, hat jetzt mit Konventionen nichts zu tun. Das macht man nicht. Aber diese Person weiß dann ja, wie man sich gesellschaftlich zu verhalten hat, sonst hätte sie keinen Job, wo auch irgendwelche Konventionen und gesellschaftliche Dinge wirken. Ich glaube, ganz klein gefasst, ich finde Sozialisierung, es gibt ein, ich glaube, es gibt auch schon so, man kann das schon einstufen, würde ich sagen. Zum Beispiel in, also ich würde es jetzt mal so reduzieren auf etwas ganz Banales, würde ich jetzt mal sagen. In einem Regal stehen, also das es gibt ein Regal an einer Wand und das ist eigentlich nur vorgesehen für volle Gläser. Ne? Aber jetzt stehen da auch Gläser, die sind nicht voll. Und dann kommt da einer und pinkelt rein und dann sind die voll, verstehst du? Also erst dann gehören sie zu dem Regal. Und je weniger voll sie sind, desto weniger gehören die in dieses Regal, beziehungsweise desto weniger sind die dort eingegliedert. Aber ist es nicht auch trotzdem so, dass gerade sind wir nicht alle Gefäße, die vollgepinkelt werden? Ich hoffe nicht. Ich auch. Ich hoffe nicht. Allerdings ist es natürlich auch so, hat ja auch Sozialisierung auch was mit Gesellschaft und Konvention zu tun. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, gerade so im Umfeld der Universität und Studierende, die halt gerne mal aus diesen Konventionen ausbrechen. Ja, ja, da kenne ich so einige. Aber sind diese nicht trotzdem sozialisiert, weil sie diese Konventionen und diese gesellschaftlichen Pflichten kennen? Denn du musst sie ja kennen, um dich gegen die auflehnen zu können. Wenn du sie nicht wahrnimmst, kannst du die auch nicht gegen sie auflehnen. Ja, ich glaube, es gibt auch Menschen. Das finde ich ein interessanter Ansatz. Dadurch... Ich habe ja mal ein Referat gemacht, da war da jemand, da habe ich, das war nicht so schön, sag ich mal. Und es gibt ja auch gesellschaftliche Konventionen und jetzt im Nachhinein gehe ich davon aus, dass die Person diese Konvention nicht kannte. Vielleicht. Zum Beispiel sowas wie rechtzeitig absagen zum Beispiel, das ist ja auch eine, also das ist ja so Höflichkeitsfloskeln sind ja auch gewissermaßen Konventionen. So, und die nicht jeder erfüllt. Aber man kann... In meiner Welt sind das Konventionen. Ja, zu erfüllen hat. Da gebe ich dir natürlich auch recht. Das sind Konventionen, die sind halt irgendwie durch eine Gesellschaft festgelegt. In Deutschland sind das zum Beispiel andere als in Brasilien. Aber es gibt natürlich trotzdem auch Personen, die diese Regeln kennen und sie sich dagegen auflehnen, weil sie sich zum Beispiel in der Entfaltung von Individualität begrenzen. Ja. Denn, da sind wir bei dem Punkt, jeder Mensch möchte individuell sein und ein Individuum als Individuum wahrgenommen werden, aber das beißt sich zwangsläufig mit einer Sozialisierung, wo von der Gesellschaft gesagt würde, man müsste dies oder jenes tun. Das ist so. Da, ich glaube aber auch, damit das funktioniert, es gibt ja Akkumodulation, glaube ich, oder Akkumodulation und Assimilation. Und ich glaube, da muss so ein gesundes Gemisch. Das musst du jetzt aber weiter erklären, weil da können unsere Zuhörer nicht mehr anfangen. Wenn eine Gesellschaft sich akkumoduliert, dann heißt das ja, ich glaube, ich hoffe, das Wort ist richtig, das heißt, dass sie etwas aufnimmt. Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal diese ganze Debatte mit Flüchtlingen und so. Mhm. Wenn jetzt hier andere Kulturen nach Deutschland kommen, ist das ja auch prägsam für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft und unsere Kultur verändert sich ja auch dadurch maßgeblich. Mhm. Aber gleichzeitig müssen sich die Leute, finde ich, oder ja, müssen nicht, aber ich denke, es wäre besser, wenn auch Leute, die so, sag ich mal, andere Kulturen haben, sich assimilieren lassen. Das heißt, wenn ich mich assimilieren lasse, nehme ich die Kultur der Gesellschaft, in die ich gehe, an. Und andererseits geht meine Kultur oder mein Verständnis von Kultur in dieser Gesellschaft auf. Das wäre Akkumodulation. Und ich glaube, der richtige Weg ist, und das betrifft nicht nur Kulturen und Gesellschaft, sondern auch alles andere, man muss in gewisser Maßung anpassungsfähig sein, aber das muss auf beiden Seiten geschehen. Also jetzt zum Beispiel, egal, in einer Freundschaft muss man auf sein Gegenüber eingehen, genauso wie das Gegenüber auf mich eingeht. Also es muss quasi so eine Symbiose stattfinden, wo in diesem Rahmen, ich nenne es jetzt mal Raum, dass beide Individuen in diesem Raum aufgehen. Und dafür, aber das funktioniert nur, wenn man sich selber in gewissermaßen eingrenzt und dem anderen diese Freiheit durch seine Eingrenzung wieder erlaubt. Aber da müssen sich gleichermaßen beide eingrenzen und aufgehen. Aber das ist natürlich eine Idealvorstellung. Das ist auch ganz oft zum Beispiel in der Philosophie diskutiert, im Rahmen der Gesellschaftspolitik und Gesellschaftsphilosophie. Da haben schon ganz viele drüber geschrieben, Platon, Aristoteles und hast du nicht gesehen. Und da geht es auch um solche Sachen. Mhm. Dass man, also es gibt ja immer eine Gesellschaft, in einer Gesellschaft hat man ja, es gibt einen Naturzustand. Der Naturzustand ist, wenn ich in keiner Gesellschaft lebe, ich kann mich zu 100% entfalten. Mhm. Dazu gehört aber auch, im Naturzustand hätte ich auch das Recht, dir den Kopf einzuschlagen, wenn ich wollen würde. Und es wäre nicht schlimm, weil es gehört ja zu meiner natürlichen Entfaltung. Ja, für mich wäre es trotzdem schlimm halt, ne? Für dich wäre es schlimm. aber wenn ich jetzt in einem Gesellschaftszustand komme und du möchtest dich auch entfalten, dann dürfen wir uns nicht gegenseitig den Kopf einschlagen. Mhm. Also sind wir quasi mit dieser Entscheidung zu treffen, wir können es entscheiden, aber wir dürfen es eigentlich nicht machen. Das heißt, wir müssen in dem Bereich unsere Entfaltung beschneiden, damit der andere immer noch sich weiter entfalten kann. Mhm. Also ich gebe dir quasi, dadurch, dass ich dir nicht den Kopf einschlage, hast du oder du mir, haben wir beide noch die Möglichkeit, in gewissen Bereichen uns zu entfalten. Die wir nicht, also diese Möglichkeit hätten wir ja nicht mehr, wenn wir uns gegenseitig den Kopf einschlagen. Also würdest du sagen, dass wenn diese... Wir schweifen gerade richtig ab, aber das ist lustig. Naja, es geht ja im Prinzip immer noch um... Selbstreflexion. Reflexion. Ne? Ich würde jetzt auch sagen, dass ich rein theoretisch, wenn ich morgens ins Büro komme, darf ich dir nicht einen an den Kopf hauen. Auch wenn ich wollen würde. Was durchaus mal sein kann, Alter. Aber die Sache ist halt die, dass solche Dinge natürlich einen Idealzustand verkörpern. Und wir beide wissen, wenn wir uns in der Realität umschauen, funktioniert das halt selten, weil es viele Reibungspunkte zwischen Individuum und Gesellschaft dann irgendwo gibt. Ja, ja. Und dann ist halt die Frage, ab wann ist eine Person dann wirklich asozial? Ist sie asozial, wenn sie sich gegen diese Konvention entscheidet? Ja, ja, ja. Oder ist sie asozial, wenn sie diese Konvention nicht kennt? Also ich würde sagen, also wenn man sich bewusst dagegen stellt, dann hat man genügend Selbstreflexion. Wenn man sagt so, also wenn man das dann merkt, dass man das macht, aber bewusst macht, dann würde ich sagen, dass die Selbstreflexion greift. Aber mache ich das jetzt unbewusst, dann habe ich ja keine Selbstreflexion. Das stimmt. Und dann würde ich auch sagen, dann ist man, obwohl man ist, dann ist man nicht zwingend asozial. Aber wenn man das bewusst macht, ist man asozial. Weil sozial, also man lebt ja in einer Gesellschaft und man nimmt ja, also die Mehrheit der Gesellschaft hat sich ja für diese Konvention, für diese Norm entschieden, damit dieses gesellschaftliche Leben funktioniert. Und breche ich dort jetzt bewusst aus, dann bin ich asozial. Also ist man entweder asozial und selbstreflektiert oder sozial und nicht reflektiert auf der anderen Seite. Ja, ich würde, aber dann würde ich sagen, dass man nicht direkt asozial ist, sondern einfach nur dumm oder... dumm. Nein, nicht dumm, aber... Asozial meine ich jetzt auch nicht mit der Konnotation des, man ist halt jemand Schlimmes, eine... Ach so, ja, wenn man sondern asozial nicht, als wenn Gegenwort man, zu sozial halt, ne? Wenn was man das nicht negativ konnotiert, dann ist man halt nicht... Also dann gibt es zwei reflexive Ebenen. Einmal die nicht reflektierte Ebene und asozial und dann die reflektierte Ebene und asozial. Und schlimmer finde ich... Das, aber nach deiner Definition von eben... Dürfte eine Person ja, ist ja nicht reflektiert, wenn sie nicht weiß über die Sozialisationsmechanismen, kann dann aber nicht asozial sein, weil du gesagt hast, nur asozial könnte nur jemand sein, der halt auch das bewusst diese Entscheidung fällen kann. Ja, darüber könnte ich jetzt eine Doktorarbeit schreiben. Wollen wir machen. Ich habe ja einen Bachelor in Philosophie. Ja. Da könnte ich ja schon einiges jetzt machen. Also unter anderem in Philosophie. Ja. Und ja, auch die, ja, das ist nicht so, das ist ja nur so wischiwaschi. Mein Erstfach war ja Germanistik, die dunklen Künste der Sprache. Nein, dunkle Künste sind nur die Linguistik. Ja, aber ich habe ein Teilbereich. Ich habe hauptsächlich die Linguistikmodule besucht. Ja, also du hast die dunklen Künste studiert. Ja, ja, ja. Da werden wir jetzt schon wieder was Star Wars haben. Ne? Ja, aber das haben wir heute gar nicht reingebracht. Ja, jetzt. Aber wir sind jetzt auch schon wieder bei der Zeit angekommen. Ich würde sagen, ungefähr hat man jetzt... Ich würde sagen, ganz wichtig, also um das abzuschließen, unser Thema. Wenn man reflektieren kann, dass man etwas falsch macht und dann bewusst etwas falsch macht, dann ist man scheiße. Also jetzt mal so als spirituellen Wegweiser. Aber wenn ich jetzt da bin und sage, ey, ich wusste das ja gar nicht. Also natürlich muss es auch immer einen coolen Bro geben, der dann da hingeht und sagt, ey, was du hier gerade machst, ist nicht ganz so cool. Und dann kann man ja wieder reflektieren. Aber wenn man sich dann bewusst dagegen stellt, wissend, dann ist man scheiße asozial. Und bei dem anderen ist man einfach unreflektiert asozial, weil man nicht reflektieren kann. Darf ich noch meine Definition für Selbstreflexion? Komm, hau raus. Zum Schluss? Ja, und weil danach die Prophezeiung bzw. die Wette. Ja, komm. Weil ich es sowieso kurz und knackig ganz gerne Halten würde. Das finde ich schön. Also für mich bedeutet Selbstreflexion im Prinzip, dass man sich zuerst an die eigene Nase fassen kann. Boah. Weil das ist der elementare Punkt. Für mich persönlich auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich zuerst nach innen schauen kann, bevor ich jemanden kritisiere in irgendeiner Form, ob es ein öffentlich oder privat oder sonst was ist, und ich vorher feststellen kann, okay, diesen Punkt oder diese Angelegenheit habe ich selbst vielleicht in irgendeiner Weise schon mal getan. Dieser Gedanke alleine hilft mir schon, einen vernünftigen Umgang miteinander hinzukriegen. Halt, ne? Wenn man erst nachdenkt und sagt, kann ich das so machen, sollte ich das so machen, macht das Sinn, dann ist das in Ordnung. Und deswegen halt immer ganz einfach zuerst an die eigene Nase fassen, dann kann man viele Konflikte, Probleme schon gleich aus der Welt schaffen. Ja. Und da sind wir auch schon wieder fast, haben wir einen Kreis gezogen zum Thema Flüchtlinge und so weiter, aber... Das hast du ganz toll gemacht. Oh, herzlichen Dank. Finde ich richtig schön. Also das freut mich. Aber trotzdem war es auch eine sehr anregende Diskussion und ich denke mal, der eine oder andere wird sich da vielleicht auch was mitnehmen können. Ich hoffe doch. Ja? Immerhin sind wir hier die ganz hohen... spirituellen Führer, die Propheten. Das ist unser Ziel. Und das Allerwichtigste, wir sind beide studiert. Was gar nichts aussagt. Also mein meistes Wissen habe ich aus Star Wars, How I Met Your Mother und Big Bang Theory. Kann ich dir nur recht geben. Ich meine, Herr der Ringe kann man vielleicht noch mit reinpacken. Und wenn ich feiern gehe, habe ich so eine gewisse Quintessenz mitgenommen. Quidditch? Quidditch. da habe ich so ein bisschen Esprit von Two and a Half Men mitgenommen. Ja. So, jetzt kommen wir zur Wette. Ja. Die Prophezeiung, die wir heute raushauen müssen. Sollen wir diesmal wetten, dass die Dame nächste Folge dabei ist? Das ist ja schon das vom letzten Mal, was jetzt gerade ist. Ja, nein, aber die Wette, die kann man ja wieder auffassen. Also ich bin ganz klar dafür, wir müssen eine neue... Sie hat ja auch geschrieben, nachdem ich gesagt habe, dass BVB scheiße ist. Wir müssen jetzt wieder zu lange googeln. Wenn wir schon wieder eine Wette raussuchen, wir haben schon 32 Minuten. Wir müssen nicht googeln. Also ich bin dafür, dass wir die alte Wette nehmen. Ja. Wir können ja nächstes Mal wieder Fußball tippen. Ich weiß, du willst unbedingt Fußball tippen. Aber dann kannst du auch mal hier zum Beispiel Tipico, B-Win oder so, da kannst du gerne tippen. Ja, aber jetzt könnten wir die Wette von letztes Mal aufgreifen. Ich finde schon, dass es sei denn, diese Wette ja auch schon im Raum steht und wir was Neues bringen sollten. Ja. Als Reizpunkt. Aber eigentlich, du musst mal so überlegen, ich würde jetzt so oder so verlieren. Wenn wir die Wette genauso verlängern um 2 Wochen, dann würde ich, glaube ich, auch verlieren, weil sie ja gesagt hat, dass sie unbedingt kommen will, weil ich den BVB beleidigt habe. Aber die Wette läuft ja sowieso weiter. Nein, die läuft nicht sowieso weiter. Es gibt nur eine Wette. Entweder prophezeien wir diese Wette oder gar nicht. Ja, es war führerisch. Okay, ich werde mich... Bist du dafür, dass sie kommt oder dagegen? Ich werde mich opfern. Und jetzt keinen neuen Reizpunkt setzen und so weiter, auch wenn unsere Hörer das vielleicht gerne... Ja, nächste Woche gibt's eine neue Wette. Nächste Folge. Keine Sorge. Und dann googeln wir auch mal und gucken mal, was uns so gefällt. Die Wetteinsätze bleiben die gleichen, ne? Shoppingtag und Fliege. Ja, also unsere Wette wurde jetzt ja halt quasi verlängert dann offiziell. Ne? Also das eigentlich nur der Stichtag hinausgezögert für die nächste Prophezeiung. Ja, aber das ist ja auch heute nur ein Special. Für ein Special braucht man ja nicht immer eine Prophezeiung. Das ist natürlich eine gewagte These, halt sagen. Das ist eine schöne Auslegung. Also, ihr könnt ja euch auch überlegen, vielleicht habt ihr auch eine Idee, die wir halt irgendwie mal... Ihr könnt uns auch in den Kommentaren posten, worum wir wetten sollten. Ja, zum Beispiel. Oder per Mail, die lesen wir dann nächste Woche wieder und dann... Vielleicht seid ihr ja auch für die eine oder andere Fußballwette, weil die einen besonderen, knackigen Reiz hat. Fußball ist auch langweilig. Ja, das ist natürlich eine sehr gewagte These, weil Fußball ein Massenphänomen ist. Aber gut, wir haben ja beschlossen jetzt halt, wir werden unsere Prophezeiung vom letzten Mal verlängern. Ganz genau. Und die Einsätze bleiben stehen. Ich habe das beschlossen. die Einsätze bleiben stehen und... Und wenn sie nächste Folge dabei ist, hast du gewonnen und wenn nicht, dann hast du verloren. Der Vorteil an dieser Wette ist, ihr könnt euch alle auch ein schönes Bild von G-Bro mit Fliege freuen. Hm? Ja, das ist doch eine schöne Perspektive für die kommenden Wochen. Ja, ganz toll. Ich würde sagen, ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du was zu sagen? Ich würde noch sagen, eine schöne Woche und wir lesen und hören uns. Ne? Ja, ganz genau. Tschüss.